Viel hat Ilse Aigner nicht erreicht. Die Verbraucherschutzministerin hat den Facebook-Managern Fragen mitgegeben, die diese nun beantworten sollen. Im Kern hat Ilse Aigner aber nichts erreicht. Der für Europa zuständige Facebook-Manager Richard Allen wies immer wieder darauf hin, dass das größte soziale Netzwerk der Welt es seinen Nutzern zuletzt erleichtert habe, ihre Daten für privat zu erklären. Ilse Aigner reicht das nicht. Was sich aus heutiger Sicht für die Mitglieder unterm Strich verbessert, reicht aber bei weitem nicht aus. Nicht, um die Privatsphäre der Mitglieder zu schützen und nicht, um unser deutsches Recht auch einzuhalten, das nun mal höhere Standards hat als anderweitig auf der Welt. Facebook habe mit seinen jüngsten Änderungen das Kernproblem nicht beseitigt, so Aigner. Weiterhin stehen die meisten Daten neuer Nutzer erst einmal öffentlich zugänglich im Internet. Die Nutzer müssen sich dann durch sehr komplizierte Menüs klicken, um ihre Fotos und Nachrichten etwa für privat zu erklären. Mit deutschem Recht konform wäre genau der umgekehrte Weg. Neue Profile müssen generell für meine Begriffe auf der höchsten Sicherheitsstufe sein, also mit maximalen Beschränkungen angelegt werden. Statt sich eben ewig durch irgendwelche Menüs zu klicken, um seine Daten zu sichern, muss jeder Internetnutzer von Anfang an entscheiden können, wie weit er sein Profil nach außen öffnet, also welche Fenster er aufmachen will. Im Kampf gegen das amerikanische Unternehmen sind die Mittel der deutschen Ministerin allerdings begrenzt. Den symbolischen Teil erledigte sie heute. Ich werde meine Mitgliedschaft beenden. Ein Austritt aus Facebook also. Falk Lücke, Experte für soziale Netzwerke beim Verbraucherzentrale Bundesverband. Also Frau Aigners Austritt aus Facebook ist in erster Linie ein Symbol, allerdings auch kein allzu schwaches. Zehntausende haben Facebook in den letzten Tagen aus Protest verlassen. Bei demnächst 500 Millionen Nutzern ist auch das allerdings nicht mehr als ein Symbol. Wie jeder Nutzer kann sich Ilse Aigner jetzt an den zuständigen Hamburger Datenschutzbeauftragten wenden. Der prüfe die Sache bereits, sagte Aigner. Sollte der Verstöße gegen das deutsche Datenschutzgesetz und das Telemediengesetz feststellen, sind aber auch seine Mittel begrenzt. Auf alle Fälle werden dann Bußgelder fällig, die der Datenschutzbeauftragte verhängen kann. Doch um Facebook richtig untersuchen zu können, benötigt der Datenschutzbeauftragte seinerseits Daten von Facebook. Aigner erwartet, dass Facebook diese Daten liefert. Aigner könne hier mehr machen als erwarten, sagt Falk Lücke von der Verbraucherzentrale. Die Verbraucherschutzministerin müsse helfen, das Safe Harbor Abkommen zu verschärfen. Dieses Abkommen regelt, welche Daten zum Beispiel amerikanische Unternehmen von EU-Bürgern überhaupt erheben dürfen. Es ist ganz klar, dass das Safe Harbor Abkommen momentan noch nicht so scharf ist, wie es eigentlich sein müsste. Viviane Redding, die zuständige Kommissarin auf EU-Ebene, hat bereits angekündigt, bei den Datenschutzabkommen mit den USA künftig noch etwas nachlegen zu wollen. Und genau dafür bedarf sie der Unterstützung der Minister und der Regierungen innerhalb Europas. Auf die aktuell wieder einmal hochkochende Diskussion um antisemitische Äußerungen auf der Plattform ging Aigner nicht ein. Wohl auch, weil diese Diskussion so alt ist wie Facebook selbst.